Am Anfang verströmt dieses blaue Zimmer, in dem sich die beiden Geliebten seit Monaten treffen, pure Sinnlichkeit. Doch schon in der ersten Szene ein Blutstropfen, der auf ein Laken fällt. Habe ich dir wehgetan? Esther hat Julien in die Lippe gebissen. Aufgeladene filmische Zeichen, die uns packen, hineinziehen in diesen wunderbaren Film. Ob deine Frau dir Fragen stellt? Glaube ich nicht. Liebst du mich, Julien? Ich glaube schon. Julien, der verheiratete Mann, hat eine Affäre mit Esther, der schönen Frau des Apothekers. Irgendwann ist Esthers Mann, irgendwann ist Juliens Frau tot. Die Bemerkung jedenfalls, die im blauen Zimmer fiel. Könntest du wirklich dein ganzes Leben mit mir verbringen? Aber sicher. So sicher bist du. Dieser Satz wird Folgen haben. Wie Georges Simenon inszeniert auch Regisseur Mathieu Amalric die Geschichte der beiden Geliebten aus dem blauen Zimmer nicht chronologisch. Julien und Esther auf dem Bett, dann Julien von dem Untersuchungsrichter, dann seine Erinnerungen als Flashbacks, dann wieder der Richter, der vielleicht zwei Morde rekonstruiert. Und seine Frau? Die hätte nicht lange um ihn geweint. Woher wissen Sie das? Hat sie ihn nicht geliebt? Nicht so wie ich. Solche Frauen sind doch zu wahrer Liebe nicht fähig. Doch das blaue Zimmer ist kein Krimi, sondern die Studie über einen Kleinbürger. Ein Mann lässt sich treiben von seiner Leidenschaft, verliert aber über die Geschehnisse jegliche Kontrolle. Fast wirkt Mathieu Amalric als Julien wie jemand, der durch einen Traum oder Albtraum schlafwandelt. Der Schriftsteller Wiglaf Droste hat über den Schriftsteller Georges Simenon geschrieben: Mit Simenon lernt der Mensch sich und seine Spezies kennen, und das ist tatsächlich aufregend. Das ist auch über Mathieu Amalric zu sagen. Das blaue Zimmer von Mathieu Amalric, ein Meisterwerk. Ich würde alles drum geben, wenn ich es ungeschehen machen könnte. Ich wünschte... Noch jemand, der die Kontrolle über sein Leben verliert, sie aber wohl ebenso wenig wie Julien jemals hatte. Thomas, Schriftsteller in Quebec, fällt aus seiner Lebenslethargie in eine tiefe Lebenskrise, als er schuldlos auf einer verschneiten Straße einen Jungen überfährt. Über einen Zeitraum von 12 Jahren erzählt Wim Wenders in seinem neuen Spielfilm Everything Will Be Fine von Thomas und der Frage, die sich ihm in aller Verzweiflung stellt: Bin ich schuld, obwohl es nur ein Unfall war? Egal, was die Mutter des Jungen sagt. Sie haben daran keine Schuld. Ich weiß nicht, ob ich das so sehen könnte, wenn ich an Ihrer Stelle wäre. James Franco spielt diesen Schriftsteller wie verloren in seinem Albtraum und erinnert an Julien in Mathieu Amalric's Das blaue Zimmer. Everything Will Be Fine ist endlich wieder einmal ein Film von Wim Wenders, der nicht in der eigenen Bedeutungsschwere ertrinkt. Außerdem schafft es Wenders, und deswegen muss man seinen Film unbedingt im Kino in dieser Form anschauen, er schafft es, die 3D-Technik das erste Mal in einem Spielfilm einzusetzen, in dem nicht Spezialeffekte oder Science-Fiction-Stories, sondern ein menschliches Drama im Mittelpunkt steht. Durch 3D bekommen so die Gesichter im Film eine erstaunliche, fast hyperreale Tiefe, was hier als künstlerisches filmisches Mittel vollkommen überzeugt. Und wenn der Junge, dessen Bruder Thomas vor 12 Jahren überfuhr, im Park mit dem Schriftsteller sprechen will, der auf dem Roman über den Unfall seine Karriere begründet hat, wenn der Junge ihn, ja, quasi zur Rechenschaft ziehen will. In Winter gibt es ein Kapitel, wo der Mann einen Jungen auf den Schultern trägt. Bin ich das? Bist du das? Spätestens in dieser melodramatischen Szene hat Wim Wenders mich gepackt. Everything Will Be Fine von Wim Wenders, herausragend. Ist das ja das Marigold Hotel? Sind Sie reserviert? Nein, ich habe nicht reserviert. Dann sollten Sie Ihr Leben etwas besser planen. Alle Zimmer sind schon weg. Still, leise, existenzielles Drama, eines gar über die Tücken und Verzweiflung des Alterns, das gab es in Best Exotic Marigold Hotel Teil 1 als Andeutung in den sonnendurchfluteten Bildern aus dem immer noch exotischen Film Indien. Jetzt in Best Exotic Marigold Hotel Teil 2 kommt zur Geschichte über die alten reichen Leute, die sich in dieses indische Nobelhotel zurückgezogen haben, eine deftige Prise Bollywood hinzu. Dev Patel, wieder als Hotelmanager, grimassiert heftig und gibt die indische Knallcharge. Ansonsten tritt hier auf die Crème de la Crème der älteren britischen Schauspieler à la Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, ergänzt um US-Kollegen wie Richard Gere, graue Haare, ganz grau, und David Strathairn, genauso grau. Aber helfen tut diese Besetzung auch nicht. Zu einem Film über das Alter und das Altern wollen das überdreht Hektische und der Klamauk, den Regisseur John Madden inszeniert, einfach nicht passen. Best Exotic Marigold Hotel 2 von John Madden, enttäuschend.